Turn to 2 Corinthians chapter 4, please. So, blätter zu 2. Korinther 4, bitte. Verse 17. Again. Vers 17 nochmals. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Just want to try to comprehend this word eternal tonight. Ich möchte einfach dieses Wort ewig heute Abend einmal verstehen können. Vers 18. While we look not at the things which are seen, da wir nicht das Sichtbare anschauen, but at the things that are not seen, sondern das Unsichtbare. For the things that are seen are temporal. Denn das Sichtbare ist zeitlich. But the things which are not seen are eternal. Das Unsichtbare aber ewig. For chapter 5. Kapitel 5. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, that's our physical body. Da ist die Rede von unserem physischen Leib. We have a building from God. Wir einen Bau von Gott haben. That's our new body. Das ist dann unser neuer Leib. A house not made with hands. Ein nicht mit Händen gemachtes Haus. Eternal in the heavens. Ewig in den Himmeln. For indeed in this house we groan. Denn in diesem freilich seufzen wir. Longing to be clothed with our dwelling from heaven. Und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Can you just wait for that moment? Kannst du jetzt schon kaum nicht mehr warten für diesen I wonder how much unbelief plagues our hearts. Ich frage mich, wie viel Unglaube in unseren Herzen da ist und Because uns belastet. In less than 50 years from now, denn in weniger als 50 Jahren von heute an, most people in this room will probably be on the other side of eternity. Werden vielleicht die meisten hier in diesem Raum auch schon auf der anderen Seite stehen, in der Maybe Ewigkeit. In 30 years. Vielleicht schon in 30 Jahren. Probably in 10 there'll be a number of people in this room. Vielleicht in 10 Jahren, einige in diesem Raum werden vielleicht dort schon hinübergehen. And when we get there, und wenn wir dorthin kommen, either we'll wait for the Lord to return, entweder warten wir dann auf den Herrn, to get our bis er zurückkommt, bodies, und um unseren Körper, unseren physischen Leib ihm zu erhalten, oder hoffentlich bekommen wir ihn dann, wenn er zurückkehrt. Vers 3. Inasmuch as we, having put it on, will not be found naked. Vers 3. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. For indeed, while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. I kind of want to be just a spirit soul. You know what I mean? I don't want to be just a spirit soul. Also ich möchte nicht bloß eine geistliche Seele sein. I want to be a person again, like body, soul and spirit. Ich möchte wieder eine Person sein, so mit Leib, Seele und Geist. I mean nothing against spirit bodies, but also nichts gegen Geist, Leiber. I kind of like it physical, you know what I mean? Aber ich meine, ich mag das Körperliche, versteht ihr? Okay. So that what is mortal will be swallowed up by life at the end of verse 4. Damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. So that what is mortal is swallowed up by life. Also mögt ihr das nicht, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Look at verse 5. Und schaut euch jetzt nur Vers 5 an. Now he who prepared us for this very purpose is God. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott. Who gave to us the Spirit as a pledge? Der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wow, the fact that we have love, joy, peace. Also die Tatsache, dass wir eben die Liebe, die Freude und den Frieden haben. Like Pastor Horn said, that glimmer in the eye. So wie der Pastor Horn das ausgedrückt hat, dass wir eben diesen Schimmern, das Schimmern auf den Augen haben. Right? Wow, this is the pledge of the Spirit. Das ist eben das Unterpfand des Geistes. It's your wedding ring. Das ist dein Ehering. Vers 6. Vers 6. Therefore, being always of good courage. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes. They like that? Always of good courage. Möchte das nicht? Alle Zeit guten Mutes. And knowing that while we are at home in the body, und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, we are absent from the Lord. Wir vom Herrn ausheimisch sind. His spiritual presence is here. Die geistliche Gegenwart ist da. But his physical presence is not. Aber seine physische Gegenwart, die ist nicht da. For we walk by faith. Denn wir wandeln durch Glauben. That is trusting what God said. Das heißt auf das Vertrauen, was Gott gesagt hat. Not by sight. Und nicht durch Schauen. Verse 8. We are of good courage. Vers 8. Wir sind aber guten Mutes. I say and prefer rather to be absent from the body. Und möchten lieber ausheimisch vom Leib sein. And to be at home with the Lord. Und einheimisch beim Herrn. Wow. Right? How many felt like that this week? Wie viele haben sich so gefühlt diese Woche? Just take me home. Ja, nimm mich einfach nach Hause zu dir. Get about this life. I just want to be home. Ich möchte einfach zu Hause sein bei dir. Tired of watching the news. I'm tired. I'm just tired. Mir reicht einfach die Nachrichten anzusehen. Ich habe genug. I want to be home. Ich möchte einfach nach Hause kommen. Verse 9. Therefore we also have as our ambition. Vers 9. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein. Whether at home, ob einheimisch or absent, oder ausheimisch, to be pleasing to the Lord. Ihm wohlgefällig zu sein. So there's also going to be an eternal ambition to be pleasing to God. Es gibt also eine ewige Anstrengung und eine Ehre, da Gott wohlzugefallen. Verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So that each one may be recompensed for his deeds in the body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. According to what he has done, whether good or bad. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. We'll just close right there for that. Let's turn to 1 Peter chapter 1. Machen wir hier mal Schluss und gehen wir zum 1. Petrus 1. Just the thought of eternity tonight. Einfach dieser Gedanke an die Ewigkeit heute. I use this figure. I think in rocks, 1 to the trillionth power. Also ich glaube, ich habe diese Zahl benutzt auf der Rax, diese 1 und daran anschließend diese Unzahl von Nullen. How far is the moon from here, Gerald? Do you know? Also wie weit ist der Mond entfernt? 300 and what? 304,000 kilometers. Also 384,000. Christian Stroh was right. He told me. Also der Christian Stroh hatte schon recht. Er hat mir gesagt, if you wrote that out, wenn du diese Zahl ausschreibst, 1 to the trillionth power, und zwar 1 mit einer Billion von Nullen dran, 1 with a trillion zeros on a piece of paper, 1 mit einer Billion von Nullen dran und du schreibst das auf ein Blatt Papier, and you had about 2 to 3 millimeters per zero. Und du nimmst nur 2 oder 3 Millimeter für eine Null. The number would go to the moon on a piece of paper and back. Dann würde diese Zahl bis zum Mond hinaufreichen und wieder zurück auf einem Blatt Papier. Four times. Viermal, sagt der Gerald. Gerald's gonna really like this message. Gerald wird diese Botschaft wirklich gefallen. I did a little bit of calculating today about eternity. Ich habe nämlich ein wenig Rechnungen angestellt heute Gerald über die Ewigkeit. Help me with this. Der Gerald wird mir helfen dabei. Okay. 1 to the trillionth power. Also eine 1 und eine Billion von Nullen dran. Just to get the idea of the number trillion. Nur um einfach diese Zahl einer Billion irgendwie sich darstellen which zu können. Which is not like it's not used in the world. There's, I think we're trillions of dollars in debt also, as nations, right? Nicht, dass das nicht verwendet würde in der Welt. Wir haben zum Beispiel Billionen von Schulden. But I measured, a grain of sugar today. Aber ich habe ihm vorgestellt jetzt ein Zuckerkristall. Yeah, it was a millimeter in diameter. Das hat it was like so a square millimeter, you know. Einen Kubikmillimeter an Durchmesser. That means in a sugar cube there would be 1,000. Das bedeutet, in einem Zuckerwürfel wären so ca. 1000 dieser kleinen Kristalle. Every time you throw a sugar cube in your coffee, you just threw 1000 granules in there. Also jedes Mal, wenn du einen so einen Zuckerwürfel in deinen Kaffee tust, dann wirfst du da quasi 1000 solche Kristalle hinein. And you would put, if we had a square cube here. Und wenn wir hier da einen Kubus hätten, einen that Würfel. High by about that wide. Also so hoch ungefähr und diese Länge und Breite. 1 million, right, Gerald? 1 million sugar cubes at 1 centimeter cubes in there. Dann könnten wir da in solch einen Kubus ungefähr 1 Million solcher Zuckerwürfel hineinbringen. Which would be 1 billion grains of sugar. Und das würde entsprechen einer Billion, also sprich einer Milliarde von solchen Zuckerkristallen. 1 billion grains of sugar in that cube. 1 Milliarde dieser Zuckerkristalle in diesem Kubus. It would take 1000 of those cubes to reach a trillion. Aber nun passt auf, es würde dann eben noch 1000 solche Würfel brauchen, um diese 1 Billion zu erreichen. What if every one of those grains represented a year? Und was wäre, wenn jedes einzelne dieser Zuckerkristalle ein Jahr repräsentierte? Now watch this. That's only a trillion years. Dann hätten wir nur 1 Billion von Jahren. Right, but one with a trillion zeros behind it is a lot bigger. Aber eine Eins nun mit einer Billion von Nullen noch dran ist viel, viel größer. Because a trillion only has 12 zeros. Weil eine Billion hat ja nur 12 Nullen dran. But now put a trillion zeros behind the one. Aber nun setzt einmal eine Billion von Nullen dran hinter einer Eins. And the comparison is like this. Und der Vergleich, der sich dann ergibt, schaut so aus. 1 second. Eine Sekunde. In comparison to 2 million years. Im Vergleich zu 2 Millionen Jahren. 1 second. Eine Sekunde. In comparison to 2 million years. Im Vergleich zu 2 Millionen so Jahren. So we're talking about a huge number. Also wir sprechen von einer Riesenzahl. We're trying to grasp just a little bit, just scratch the surface. Wir versuchen da ein wenig nur an der Oberfläche zu kratzen. Of what the Lord is saying, nämlich an dem, was der Herr ausdrückt. When he says an eternal weight of glory. Wenn er sagt ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. We're talking eternal. Ewig. Now, davon ist die Rede. If we did it like this, if 1 meter, also wenn 1 Meter represented the millennial reign of Christ. Wenn 1 Meter das Millennium von Jesus Christus darstellen würde. Where do I have this figured out? If 1 meter, so wenn 1 Meter was the millennial reign of Christ, dem tausendjährigen Reich von Jesus entsprechen würde. I have it in my other Bible. Okay. I believe. Yeah. Wait. I had this figured out. Oh, yeah. This is how it would go. If 1 meter was the millennial reign of Christ, 1,000 years. Also wenn dieser 1 Meter dem tausendjährigen Reich von Jesus Christus entspreche. A trillion years. Dann wäre one to the trillionth power. Dann wäre eben eine Zahl von der Größenordnung 1 mit einer Billion an Nullen dran. Would go around the world 6 times. Dann. Right, it's 1 trillion. 1 trillion would go around the world 6 times. Also 1 Billion würde dann 6 Mal um die Welt herumgehen. Right? Vom Umfang if a year is measured by a millimeter. Also wenn ein Jahr zum Beispiel nur 1 Millimeter entspräche. And then the 1000-year reign is measured by a meter. Und die 1000 Jahre, das tausendjährige Reich dann 1 Meter entspräche. Would go all the way to America. Dann wäre 1 Billion von Jahren die ganze Distanz bis nach Amerika, China, hinüber über China, all the way back around, dann wieder bei uns vorbei, through Russia, back to Austria, ja, also Russland, Österreich wieder vorbei, all the way around, at least 6 times. Dann nochmals Amerika und so weiter, 6 Mal das Ganze. Could you imagine counting every year? Man könnte euch das vorstellen, jedes Jahr wird and abgezählt. Und du machst dann 1 Millimeter, den du weitergehst, weiterrückst. That's still comprehensible. Das ist noch immer irgendwie begreifbar. This is just the beginning of eternity. Und das ist bloß der Anfang der Ewigkeit. So now look in 1 Peter chapter 1. Also schau doch mal im 1. Petrus 1, what it says here. Verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who according to his great mercy, der nach seiner großen Barmherzigkeit, has caused us to be born again, uns wiedergeboren hat, to a living hope, zu einer lebendigen Hoffnung, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Now look at this verse, verse 4. Nun schaut euch den Vers 4 an. To obtain an inheritance which is imperishable, zu einem unvergänglichen und undefiled, unbefleckten and will not fade away, und unverweltlichen Erbteil, reserved in heaven for you, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. It's reserved. Das ist für euch aufbewahrt. Jesus said in Luke 10:20, Jesus sagt in Lukas 10:20, don't rejoice that you have power over demons, erfreut euch nicht daran, dass ihr die Macht habt über Dämonen, but rejoice that your names are written in heaven, sondern erfreut euch daran, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. Revelation chapter 20 between verses 11 and 15. Offenbarung 20 zwischen den Versen 11 und 15. The white throne judgment, das weiße Throngericht. People whose names were not found in the Lamb's book. Die Namen derer, die nicht in dem Buch des Lammes aufgeschrieben wurden. How do you make a reservation? Wie schaffst du da eine Reservierung? You call upon the name of the Lord. Du berufst dich auf den Namen des Herrn. And you shall be saved. Und dann wirst du errettet werden. Romans chapter 10. Römer 10, verses 16, 17, verses 16, 15 through 17, call upon, he who calls upon the name of the Lord shall be saved. Der, der den Namen des Herrn anruft, er wird errettet werden. And it's your name is written there. Dein Name ist da aufgeschrieben. And it's reserved for you. Das ist für dich reserviert. Verse 13, Romans 10. Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. So, Vers 13, wer immer den Namen des Herrn anruft, er wird errettet werden. Now look at these three characteristics. Nun schaut euch diese drei Charakteristika an. Imperishable. Unvergänglich. Number one. It means Punkt 1. It won't decay. Das heißt, das wird nicht vergehen. That means when you've been in heaven, das heißt, wenn du dann im Himmel sein wirst, a million years, und zwar vielleicht schon eine Million Jahre lang, your joints are not aching. Dann werden deine Gelenke nicht wehtun. Could you imagine like someone up there saying, stell dich einmal vor, jemand oben, der sagt, hey Sam. Hey Sam. Do you know, I've been noticing lately. I've been noticing. Weißt du, mir ist jetzt aufgefallen vor kurzem. Over the last, say, 20 million years. So, sagen wir, die letzten 20 Millionen Jahre. I noticed in the last 5 million that my shoulder's hurting a little bit. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten 5 Millionen Jahren da meine Schultern ein wenig geschmerzt haben. Do you think we're starting to decay or something? Glaubst du, dass wir irgendwie jetzt älter werden und verwelken? I noticed over the last 40 million years. Über die letzten 40 Millionen Jahre ist mir etwas aufgefallen. That you're starting to get a little bit of gray here. Dass du da ein wenig graue Haare bekommst. I mean, in the first 40 million, there was nothing. Ich meine, die ersten 40 Millionen Jahre, da hattest du keine. But after 50 million, I noticed a couple of gray hairs. Aber jetzt, nach den 50 Millionen Jahren, da ist mir aufgefallen, da gibt es ein paar graue Haare. Do you feel tired like I do? Ich meine, bist du auch so müde wie ich? You know, when I first got here, also, when I first got here, when I first got here, als ich zum ersten Mal daher gekommen bin, I could take a stone, da hätte ich einen Stein nehmen können, and I could hit the sun with it. Ich hätte bis zur Sonne da hinaufschießen können. And now I can hardly throw it around the moon. Und jetzt schaffe ich es nicht mal bis zum Mond mehr. I think we're starting to decay. Ich glaube, wir werden da, wir vergehen ein wenig. Or look at the second one, undefiled. Ich meine, schaut euch das zweite an, da heißt es unbefleckt. It means nothing will break. Da heißt es, es wird nichts brechen. Right? Or stain. Oder rosten. Right? No, rust is the first one. Decay, that's rust. Also das Rosten gehört vielleicht mehr zum ersten Begriff, zum Unvergänglichen. But defile. Aber eben unbefleckt. You can't stain it. Stain. Don't you know what stain? To stain something. Flecken. Flecken. Like stain also, on my tie. Ja, also man findet keine Flecken. Es ist unbefleckt. Hey, what did you do? Was hast du gemacht? I don't know, man. I think I stained my eternal garment. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe meine ewige Bekleidung da irgendwie befleckt. You think it'll come out? Ist da was drauf gekommen? Do you think it will come out? Glaubst du, das wird so rausgehen wieder? Didn't you read the Ten Commandments? Hast du nicht die Zehn Gebote gelesen? Thou shalt never eat cranberry juice with your eternal garment. Du sollst niemals diese Früchte essen, wenn du dir ewigen Kleider anhast. This is never gonna come out. Das wird niemals wieder rausgehen. It's eternal now. Das ist ewig jetzt. You stained your garment. You're gonna look like that forever. Du hast deine Kleidung befleckt. Du wirst ewig jetzt so ausschauen. Für ewig, für alle ewig. There's no laundry mats up here. Nein, da gibt's keine Wäscherei hier. There's no washing machines. It's eternal. Das ist ewig jetzt. How about this one? What happened to your arm? Was ist mit deinem Arm passiert? I broke it. Ich habe ihn gebrochen. Mir gebrochen. I was going down the New Jerusalem, right through the intersection, and suddenly this angel comes from the side, and boom! Ich bin da hinuntergegangen im inneren Jerusalem und plötzlich von der rechten Seite ist da dieser Engel gekommen. You think they can fix it? Glaubst du, die können das wieder einrichten? I don't know. I don't know if you can fix something that's eternal. Ich weiß nicht, ob man das richten kann, etwas, was ewig ist. I think it's eternally broken. Ich glaube, das ist auf alle Ewigkeit gebrochen. See that guy over there? Siehst du den Mann dort? 15 million years ago he broke his finger at Armageddon. Vor 15 Millionen Jahren hat er sich seinen Finger gebrochen bei Armageddon. It's been like that ever since. Und die ganze Zeit über hat das so ausgeschaut jetzt. It won't decay. Also das Ganze, es wird nicht vergehen. It won't defile. Du kannst es auch nicht beflecken. And it won't fade. Und es wird auch nicht verwelken, also blasser werden. Hey Sammy. Hey Sammy, come here for a second. Komm mal her kurz. I want you to notice something. Ich möchte, dass du da was ansiehst. What's your name? Wie My name's du? Gerald Schmidt. Mein Name ist Gerald Schmidt. And I've been looking at something very interesting. Ich habe da auf etwas sehr Interessantes geblickt. I want you to see something. Ich möchte, dass du da etwas siehst. I have been keeping records. Ich habe mir nämlich Aufzeichnungen gemacht, ganze lange For Zeit. The last 50 billion years, die letzten 15 Milliarden Jahre habe ich gerechnet. And I have been noticing, und mir ist aufgefallen, first of all, that we have 1 billion watts of eternal glory apiece. Und zwar, dass wir zunächst einmal eine Milliarde von Belohnungen haben. Watt, Watt, Watt. Watt, Watt. We have 1 billion eternal watts of glory. Und zwar eine Milliarde Watt hat jeder von uns an Herrlichkeit. Some people have a little more, some people have a lot less. Ein paar haben ein bisschen weniger, ein paar haben ein bisschen mehr. But come and see my calculation. Aber komm mal, schau dir meine Berechnungen an. I have noticed. Mir ist aufgefallen. In the last billion years. Die letzte Milliarde an Jahren. That our wattage has dropped a half of watt. Dass die Leuchtkraft ein bisschen sich reduziert hat auf die Hälfte. Mein halbes Watt sich reduziert hat. He's having trouble understanding my Gerald. Ich habe Schwierigkeiten, seinen Gerald zu verstehen. And I have noticed. Und mir ist aufgefallen. This is only between me and you. Das ist nur zwischen mir und dir jetzt. I don't want to tell the Lord. Ich möchte das nicht dem Herrn sagen. But I think we are fading away. Aber ich glaube, wir verwelken schon langsam. Because if this is eternity, weil wenn das die Ewigkeit ist, and we are decreasing by half a watt every billion years, wenn wir nur jede Milliarde von Jahren ein halbes Watt weniger leuchten, we don't have so long to live. Dann leben wir nicht mehr so lange. We are fading away. Wir verblassen schon langsam. Imperishable. Unvergänglich. Undefilable, unbefleckt, and unfadable. Und unverwelklich. We're talking at the end of one to the trillionth power. Wir sprechen nun vom Ende der Zeit nach einem Zeitraum von 1 mit einer Billion von Jahren. And that day will come. Und dieser Tag wird kommen. Eventually it will come. Er wird schließlich einmal da sein. And we'll look back at it. Und wir werden dann zurückblicken. It will come. Das wird kommen. Because we're going into eternity. Weil wir von der Ewigkeit reden. And on that day, und an diesem Tag, our bodies will look like they did the moment we got them. Werden unsere Leiber genauso aussehen wie zu dem Zeitpunkt, wie wir sie erhalten There'll hatten. Be no pain. Es wird keine Schmerzen geben. There'll be no stress. Kein Stress. No tiredness. Keine Müdigkeit. No getting older. Wir werden nicht älter sein. It will be unfading. Es wird kein Vergängliches geben. Du kannst es auch nicht beflecken oder ruinieren. You can't hurt it. Du kannst es nicht verletzen. You can't destroy it. Du kannst es nicht zerstören. You can't have an accident with some kind of eternal chariot and get killed. Du kannst auch keinen Unfall erleiden mit irgendeinem Streitwagen in der Ewigkeit you und dabei lose getötet your sein. Eye? Du kannst dein Augenlicht nicht verlieren. When did you lose your eye? Wann hast du dein Auge verloren? About 60 billion years ago. Vor 60 Milliarden Jahren war das. I thought these bodies were undefilable. Ich habe mir gedacht, diese Leiber, die können eh nicht beschädigt werden. Well, yeah, for the first trillion years. Ja, für die ersten Billionen Jahre. But not after that, they begin to fade quick. Aber nachher dann nicht mehr. Da werden sie immer weniger. Talk to Gerald. He's figured the whole thing out. Sprich mal mit Gerald. Der hat das Ganze berechnet. I have noticed. Mir ist aufgefallen. The glory was okay until about 100 trillion years and then it just dropped drastically. So, mir ist aufgefallen, dass die Herrlichkeit, die hat gepasst, die ersten 100 Trilliarden Jahren. So actually, und dann ist weniger geworden. Eternal was not actually eternal. Also das heißt eigentlich das Wort ewig, das ist nicht wirklich ewig. It just meant a very big number. Das hat einfach bedeutet nur sehr große Zahl, But sehr großer very Zeitraum. Big number is now over. Aber diese große Zahl ist jetzt vorbei. Look at me, I'm fading. Schau mal, ich verblasse. And I'm hurting. Und mir tut's weh. And everything is falling apart now. Und alles, das fällt irgendwie auseinander. It's not gonna happen. Nein, das wird nicht sein. This is eternal. Das ist ewig. It is absolutely forever. Einfach für alle Zeit, ewig. And this short time on earth und diese kurze Zeit hier auf Erden affects my glory hat Auswirkungen auf meine Herrlichkeit. For eternity. Und zwar für alle Ewigkeit. It's not all gonna be the same. Wir werden nicht alle gleich sein dort. That's why it's 2 Corinthians 5, he goes right into the Bema Seat judgment. Deswegen ist im 2. Korinther 5 gleich die Rede dann davon vom Richterstuhl Christi. These light afflictions are working for an eternal weight of glory. Also diese kleinen Anfechtungen, die wir hier erleben, die bewirken eine große Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Let's look at verse 5. Schauen wir uns nochmals den Vers 5 an. Who are protected by the power of God. Die ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet. Through faith. Durch Glauben. For a salvation ready to be revealed in the last time. Zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. And this is Revelation 6 through 19. So, das ist alles die Rede davon in Offenbarung 6 bis 19. Second coming of Christ. Das zweite Kommen von Christus. Verse 6. Vers 6. Watch this and we'll close. Schaut euch das an und dann wollen wir abschließen. In this you greatly rejoice. Darin jubelt ihr. When was the last time that we rejoiced in this? Wann haben wir darin zum letzten Mal gejubelt? Some people can't even remember. Manchen, denen fällt das überhaupt nicht mehr ein. Some people are looking at this like for the first time. Manche die blicken auf diesen Text wie zum ersten Mal. In this we greatly rejoice. Darin jubelt ihr. It's just a matter of time and we're going out. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit und dann wird es vorbei sein. And then up. Und dann werden wir hinaufgehen. And then our new bodies. Und dann kommen unsere neuen Leiber. Into eternity. Und dann geht's in die Ewigkeit. Though now for a little while dir jetzt eine kleine Zeit, if necessary, wenn es nötig ist, it's not always necessary, nicht immer nötig, but with some people it's necessary, aber bei manchen Menschen ist es nötig, and to reach some people it's necessary, und auch um manche Menschen zu erreichen ist and es to notwendig, have an effective ministry, it's necessary, und auch um eine effektive Gemeinde zu betreiben, you ist es have notwendig, been distressed by various trials. Seid ihr in mancherlei Versuchungen betrübt worden? Verse 7, so that the proof of your faith, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, being more precious than gold which is perishable, viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, even though tested by fire, das durch Feuer erprobt wird, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. It's Revelations 19. Das ist Offenbarung 19. We'll just close with the next verse. Mit dem nächsten Vers ist dann. And though you have not seen him, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, you love him. Ihr liebt ihn. That great. And though you have not seen him now, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, but believe in him, glaubt ihr an ihn, you greatly rejoice, und über den with joy inexpressible and full of glory, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Some people say heavenly minded, no earthly good. Manche Leute sagen himmlisch ausgerichtet, aber auf der Erde nichts Gutes vollbringend. Yeah, I mean, I think you can be hyper spiritual. Ja, ich glaube schon, du kannst irgendwie übergeistlich sein. But if you're not heavenly minded, aber wenn du nicht auf himmlische Dinge ausgerichtet you're bist, no eternal good. Dann bist du auch nicht für die Ewigkeit gut. I mean, what is your life profit if you're not focused on the things above? Ich meine, wozu nützt dein Leben, wenn du nicht auf die Dinge ausgerichtet you bist, don't have die droben sind? That's inexpressible. Du hast keine Freude, die unausdrücklich you ist. You don't have the eternal power to go through trials and not be bothered. Und du hast doch keine. You're affected by everything. Du bist von allem berührt. Because your whole life is now. Weil dein ganzes Leben sich hier im Jetzt abspielt. This is my whole identity now. Das ist meine ganze Identität jetzt. I can't hier. Have that person think that of me. Wie kann dieser Mensch so von mir I denken? I can't have that. Ich kann das nicht haben. This is my identity. Das ist meine Identität. I have only one life. Ich habe nur ein Leben. People will think I'm a fool. Die Leute werden glauben, ich bin dumm. I have just one life to establish myself. Ich habe nur ein Leben, wo ich mich da einrichten kann. And the angels are looking down, thinking, "Whoa!" Die Engel blicken da hinunter und denken sich, "Wow!" That guy's lost. Der, wow, der what's ist he auf thinking? Dem falschen Weg. Set your affections on the things above, where Christ is. Setzt eure ganzen, also richtet euch aus auf das, was droben ist. Yeah, amazing, huh? And if we look at the things that are unseen. Und wenn wir auf diese Dinge blicken, die unsichtbar sind, the millenniums to come, die Millennien, die kommen sollen, and the treasures that we can have, und die Schätze, die wir da haben können, and the faith that can be proven in a trial, und der Glaube, der in verschiedenen Versuchungen erprobt wird. I mean, if I look at my circumstances and I say, und wenn ich meine Umstände anblicke und ich sage dann, wow, I see no end to this. Ja, ich sehe da einfach kein Ende bei dem It's Ganzen. Gonna take about 5 years to get out of this one. Das wird noch 5 Jahre dauern, bis ich da rauskomme. Wow. 5 years? Was? 5 Jahre? It's nothing. Das ist nichts. Do you know how long I've been in this circumstance? Weißt du, wie lange ich schon in diesen Umständen jetzt bin? How long? Wie lange? 50 years? 100 years? 50 Jahre? 100 Jahre? If we can just look at eternity, wenn wir bloß auf die Ewigkeit blicken and könnten, know that whatever the thing we're going through, und wüssten, dass was auch immer wir hier durchmachen, once we get on the other side, wenn wir einmal da drüben sein werden, and we're standing in line at the Bema seat, und wir werden da uns anstellen vor diesem Richterstuhl Christi, we're gonna say, get the record books out, please. Und wenn wir sagen, geh bitte, schau, schlag die Bücher auf, wo please, alles aufgeschrieben Angel, ist. Please help me. Bitte, Engel, hilf mir da. How many trials did I go through? Wie viele Versuchungen habe ich da erdulden müssen? About 20, That's wie it? Wie wäre es mit 20 circa? I only went through 20 trials? Das war 20 Versuchungen, how nur was 20, I in the trial? 20 Prüfungen. Wie war ich da dabei? Wow, not that good. Na, nicht so I super. Wasn't very good. You mean I didn't have faith? Was? Ich war nicht so gut. Ich hatte keinen Glauben darin. Well, I was your guardian angel for 43 years. I didn't see much faith down there, Bob. Nun, ich war dein Engel, der dich begleitet hat die 40 Jahre lang. Ich habe da nicht so viel Glaube gesehen, Bob. You mean I was don't tell me I was complaining? Na, nicht sagen, ich habe mich dauernd beklagt. I won't tell you. Na, ich sag's tell nicht. Me. Ich sag's nicht. You were complaining the whole time. Na, die ganze Zeit hast du dich beklagt. I told you not to tell me that. Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir das nicht sagen. You mean I'm facing the Bema Seat judgment? Du meinst, ich stehe jetzt vor dem Richterstuhl Christi? You mean eternity's on the other side? Du meinst, da drüben ist die Ewigkeit with all the rewards and everything? All die Belohnungen und all das? And I've got a handful of trials? Und ich habe da nur eine Handvoll von diesen Prüfungen. And I didn't even go through them successfully? Und dann habe ich sie nicht einmal mit Erfolg da bewältigt. You mean I lived my life down there for 44 years? Du meinst, ich habe da unten das Leben 44 Jahre lang gelebt? Complaining? Und habe mich beklagt? Well, yeah. Ja. Bummer! I can't believe it. Nein, das glaube ich nicht. Bummer! Nein. We're gonna be counting our trials when we get there. Wir werden unsere ganzen Prüfungen durchziehen und schauen, dass wir werden das wie Gold ansehen. Like people are gonna be in line, like. Die Leute werden sich da anstellen in einer Schlange. Wow, the Bema Seat. Wow, der Richterstuhl. What are you so happy about? Oh, look at this, man! Warum freust du dich so? Na, schau dir das mal an. I had a crummy husband. Ich hatte da einen ziemlich a terrible husband. Einen schlimmen Ehemann. I had a teenager that was out of his mind. Ich hatte einen Jugendlichen, der war einfach verrückt. Back problems. Ich hatte Rückenprobleme. Financial problems. Finanzielle Probleme. A mother-in-law that was wow. Eine Schwiegermutter, wow, unglaublich. And my situation when I grew up. Und meine Situation, wie ich aufwuchs. And then I gave money away and I was kind of broke. Und dann habe ich Geld weitergegeben. These are diamonds. Das sind Diamanten. And I'm going into the Bema Seat judgment with diamonds. Und du gehst jetzt zu diesem Richterstuhl mit diesen Diamanten. Gold. Imagine the blind man. Stell dich einmal vor, den Blinden. Hey, you going in next? Bist du der Nächste? Hey. Yeah, I'm next. Ja, ich bin der Nächste. What was your life like? Wie war dein Leben? I was a blind man. Ich war ein Blinder. From birth. Von Geburt an. Wow. You must be envious at that point. Du musst doch irgendwie fast neidisch sein, wenn du das hörst. You were blind from birth? Was? Du warst blind von Geburt? Yeah. Did you complain? Was? Hast du dich beklagt? No. Nein. Just thanked God. Nein, ich habe einfach Gott gedankt. I knew this day was coming. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde. I was only blind 77 years on the earth. Ich war ja nur 77 Jahre blind. It's like a vapor, it's gone. Das ist ja wie ein Hauch, das ist ja nichts. Wow. Unbelievable. Oh, unglaublich. I'm dead. Ich bin tot. I don't even want to go in there. Ich möchte gar nicht da reingehen. I complained about everything on earth. Ich habe mich über alles beklagt. Every trial. Jeden was Versuchung. Like a mountain. Das war wie ein Berg für mich. I was never thankful for anything. Ich hatte niemals Dank für nichts. For my wife, for my nothing. Ich hatte niemals gedankt für meine Frau. Nothing. Na, für nichts. Oh man. I can smell the fire already. Ich riech das Feuer schon. What are you laughing at? Warum lachst du da? Nothing. Nichts. Just thought I'd buy some marshmallows. Couple of Wurstel. What are you laughing at? Worüber lachst du? What am I laughing at? Worüber ich lache? I was alive when you were on the earth. That's what I'm laughing at. Ich lebte ja, als du da unten auf Erden lebtest. You were so arrogant. Und du warst so arrogant. You thought you were so great. Du hast gedacht, du bist so großartig. I know you. Ich kenne dich. I heard all about you. Ich habe alles von dir gehört. I was a Christian too. Ich war auch Christ. I knew this day was coming. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. You were arrogant. Du warst arrogant. You were selfish. You complained everything. Here's your day. Nun, jetzt ist dein Tag gekommen. I got my marshmallows. Gekommen. Just keep the door open, I can cook them. Also, lass einfach die Tür offen, damit ich sie da. It's gonna be like that. We're going in there. Es wird so sein. Yeah, something like that. I don't. Something like that. Irgendwie so wird es einmal sein. Let's close with prayer and ask God to have mercy on us. Gott soll wirklich Barmherzigkeit haben für uns. Right? It says so that we have praise, glory. Das heißt, dass wir im Preis und Herrlichkeit haben und Ehre. At the revelation of Jesus Christ. Bei der Offenbarung von Jesus Christus. Father in heaven, bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. May we be encouraged in our circumstances. Dass wir ermutigt werden in unseren Umständen. And to see that they are light. Und so dass wir sehen, dass das Licht ist. And they are light. Dass sie leicht sind, diese Umstände. And momentary. Und auch nur kurze Zeit andauern. And they give us an opportunity. Und dass das eine Gelegenheit darstellt. For eternal reward. Für ewige Belohnungen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.